1. Als Jacob Erfer, das ist in Ägypten get raid gab, fragte er sein Son, warum sie zogeten. 2. Erklart, behabe zuverlassig gehort, das in Ägypten get raid verfugbar sie, und forderte sie auf, dorthing zu gehen und Welsh zu holen, damit sie überleben und nicht sterben mussten. 3. Daraufhin machten sich sein von Josephs Bruden auf den Weg nach Ägypten, get raid zu erwerben. 4. Jacob Erlort Benjamin, Josephs Bruder, jedoch nicht, mit den anderen zu reisen, die befürchtet, konnte ein Unglück zustossen. 5. Dyson Israels kamen ebenfalls nach Ägypten, get raid zu kaufen, die in Canaan ein schwer Hungersnot herrschte und viel Menschen dorthing strömten. 6. Joseph, der zu dieser Zeit der Machthaber im Land war, verkaufte get raid an al Volker, all sein Bruder eintreffen, vernaten sie sich tief vor ihm. 7. Joseph erkannte sein Bruder sofort, als sie sah, verhielt sich jedoch fremden sprach sie scharfen, indem fragte, woher kommt Sie erwideten, aus Canaan, get raid zu kaufen. 8. Joseph erkannte sein Bruder, doch sie erkannten ihn nicht. 9. Joseph erinnert sich an die Traum, die einst von ihnen gehabt hat, und sagt zu ihnen, seid Spione. Seid gekommen, die Schwachstellen des Lands Aussuchenschaften. 10. Sie entgegneten ihm, nein, mein Herr. Den Diener sind lediglich gekommen, Nahrungsmittel zu erwerben. 11. Wir sind also dieselben Menes und ehrlich Loot, den Diener sind kein Spione. 12. Erwidet ihnen, das stimmt nicht. Seid gekommen, die Schwachstellen des Lands Aussuchenschaften. 13. Sie erklarten, wir sind Wolf Bruder, die son eins Menes aus Canaan. Einer ist nicht mehr die, und der Jüngste ist derzeit bei uns hier im Vater. 14. Joseph entgegnet ihnen, es ist Janor, ichsu gesart habe, seid Spione. 15. Fu fort, die sol eu beweis sein, so war der Fähre lebt, wordet die sen ort nicht verlassen, bever eu jungster Bruder higher herge kommen ist. 16. Schickt einen von Juk, Muren Bruder zu holen, die anderen müssen jedoch in Haft bleiben. Auf dies Weise werden your Ossigen überprüft, festzustellen, aber die Wahrheit sagt oder nicht. So war der Fähre lebt, seid Spione. 17. Daraufhin ließ sie für drei Tage in Gewahrsam nehmen. 18. Dritten Tag sagt Joseph zu ihnen, muss folgens tun, Leben zu bleiben, denn ich bin ein gottesfürchtiger Mann. 19. Wenn ehrlich Loot seid, soll einer von Juk Bruden als Gefangener hier bleiben, wo in Gewahrsam wart, die anderen aber sollen gehen und das Getraid für eier Familien mitnehmen. 20. Euren jüngsten Bruder must mir jedoch herbringen, dann werden sich your Ossigen als war erweisen und wordet dem todent gehen. Und sie taten, why are gesart hat. 21. Daraufhin sagten sie zueinander, wir haben uns tatsächlichen unserem Bruder versündigt, denn wir sahen sein not und wir uns anfleht, doch wir horten nicht auf ihn. Dieshalb sind wir nun in dies Bedrängnis geraten. 22. Ruben entgegnet ihnen, habe ich euch nicht gewarnt, euch nichten dem Jungen zu versündigen. Aber wolltet nicht horen, und nun wird Rechenschaft für sein Blut gefordert. 23. Sie wussten jedoch nicht, dass Joseph sie verstand, da sie durch einen Dolmetscher kommunizierten. 24. Joseph wante sich ab, zu weinen, kurte dann aber zu ihnen zurück und sprach mit ihnen. Anschließend ließ Simeon aus ihre mitnehmen und vor ihren Augen fesseln. 25. Danach befahl Joseph, Eier sack mit get raid zu fullen, jedem sein Geld unbemerkt in den Sack zurück zu legen und ihnen proviant für die Reis mitzugeben. Nachdem dies geschehen war, 26. Luden sie get raid auf eier Esel und raisten ab. 27. Als einer von ihnen in der Herberge seinen Sack aufnäht, seinem Esel futter zu geben, entdeckte sein Geld oben im get raid Sack. 28. Berichtet seinen Bruden, mein Geld ist zurück, es liegt hier in meinem Getraidsack. Daraufhin verloren sie den Mut, sahen sich sittend. an und riefen, was hat Gott uns angetan? 29. Nachdem sie zu ihrem Vater Jacob nach Canaan zurückgekehrt waren, berichteten sie ihm alles, was ihnen widerfahren war, und sagten, 30. Der Herr des Lands hat uns scharf angriffen und uns vorgeworfen, wir wollten das Land auskundschaften. 31. Wir versicherten im Jedoch, dass wir ehrlich Lut und kein Spione seien. 32. Wir sind Wolfbrüder, son desselben Vaters. Einer ist nicht mehr da, und der Jüngste ist derzeit bei uns ihrem Vater in Canaan. 33. Doch Mann, der Herr des Lands, erwidert uns, darin word ich erkennen, dass ehrlich Lut seid, last einen von you Bruden bei mir Zurück. Das Getreid, das für your Familien benötigt, konnte nemen und abrasen. 34. Bringt mir aber euren jüngsten Bruder her, damit ich erkenne, dass kein Spione, sondern ehrlich Lut seid. Dann word ich euren Bruder Zurück geben und konnt das Land frei bereisen. 35. Als sie Jedoch ihr Sack leerten, von Jedoch sein Geld in seinem Sack. Und als sie und Vater das Geld sahen, erschrecken sie se. 36. Vater Jacob sagt zu ihnen, nehmt mir mein Kinder. Joseph ist verschwunden, Simeon ist verschwunden, und nun wollt auch noch Benjamin wegnehmen, all das trifft mich schwer. 37. Ruben antwortet seinem Vater, du darfst mein Beidenson toten, wenn ich in dir nicht zurückbringe. Vertrau in miren, ich werde in dir sicher zurückbringen. 38. Jacob erwidert, mein Sohn word nicht mit reisen, denn sein Bruder ist tot, und ist einzig, der noch übrig ist. Wenn im auf ihr Reis ein Unglück zustieß, water darf verwerent wörtlich, und ich must mit meinem Kummer und meinem Grauen ha ins Grab sinken.